Die gegenwärtige Praxis des Bundesratsvetos hat also mindestens zwei Probleme. Zum einen konterkariert sie den Mehrheitswillen der WählerInnen auf Bundesebene, denn sie führt dazu, dass der Wille der Mehrheit bei der Bundestagswahl nicht Gesetz werden kann, weil er am Bundesrat zerschellt. Zum anderen ist diese Vetomacht der Länder auch noch extrem schwach demokratisch legitimiert, denn es ist oft gerade keine Mehrheit der WählerInnen in den Ländern, sondern eine kleine Minderheit, die für die Partei gestimmt hat, die nun blockiert. Diese beiden Effekte führen zu einer Verzerrung der Mehrheitsverhältnisse, was der demokratischen Mehrheitsregel widerspricht und zugleich zu einer Verschleierung politischer Verantwortung führt, weil Kompromisse quer über das politische Spektrum nötig sind, um ein Zustimmungsgesetz überhaupt durch Bundestag und Bundesrat zu bringen. Und wenn fast alle Parteien mitwirken müssen, dann sind auch alle ein bisschen verantwortlich. Beides zusammen sendet ein verhängnisvolles Signal. Es entsteht der Eindruck, als sei es egal, wen BürgerInnen bei der Bundestagswahl wählen, denn am Ende sind für alle wesentlichen Fragen so breite Mehrheiten erforderlich, dass es stets nur für einen Minimalkonsens reicht und grundlegende Reformen strukturell unmöglich sind. Dieser Befund aber beschreibt ein echtes Demokratieproblem. Denn für die Legitimität und Akzeptanz eines politischen Systems ist es zwingend, dass man mit seiner Stimme konkrete Änderungen des politischen Kurses erreichen kann und nicht nur den Austausch der Person, die im Kanzleramt sitzt. Lassen sich Bund und Länder entflechten? Wenn wir also erreichen wollen, dass Wählende bei der Bundestagswahl wieder wirklich über den Kurs des Bundes entscheiden können, muss sich etwas ändern. Nur, wie könnte eine sinnvolle Reform aussehen? Ein Ansatz besteht darin, Bund und Länder zu entflechten. Wenn die Länder weniger mitreden könnten, gäbe es auch weniger Blockaden. Im Herbst 2003 machten sich Bund und Länder in einer gemeinsamen Kommission zur Reform der bundesstaatlichen Ordnung an die Arbeit. Ihr Ziel war es, die Politik aus der Verflechtungsfalle zu befreien und den Anteil der Zustimmungsgesetze drastisch zu senken. Dieses Vorhaben muss als gescheitert betrachtet werden, denn tatsächlich hat die Länderkammer nach der Reform immer noch bei 41% der Gesetzesvorlagen ein Vetorecht. Allerdings gab es in der Debatte um die erste Föderalismusreform einen sehr interessanten Ansatz. Einige Mitglieder wollten das Zustimmungsrecht des Bundesrates wieder auf verwaltungstechnische und organisatorische Fragen beschränken, so wie es vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1958 gewesen war. Leider waren die MinisterpräsidentInnen, schrieb die Süddeutsche Zeitung, nicht mehr bereit, die Möglichkeit parteipolitisch motivierter Blockaden gegen den Inhalt von Bundesgesetzen aufzugeben. Sie hatten sich an den parteipolitischen Missbrauch der Vetomacht offenbar schon zu sehr gewöhnt. Für die zweite Föderalismusreform drei Jahre später zieht der Politologe Henrik Scheller ein ähnlich frustrierendes Fazit. Unter dem Titel »Der erschöpfte Föderalstaat« zeichnet er in einem Essay nach, dass die Verhandlungen lediglich ein paar weitere Kompromisse in Form von Detailregelungen mit Verfassungsrang mit begrenzter Reichweite ergeben hätten.